Thank you.

Dreimal wieder. So soll die Königin noch lange bei uns hier verweile, und spät, ach spät, um spät.